Tag, hier der Landstuhler. Heute bin ich wieder bei der Oma. Hallo Oma. Ja, hallo, mein Schatz. Und? Gut. Gut geht's. Sprechen. Bist du krank? Nee, ich kann manchmal so schlecht sprechen. Brauchst du was zu trinken? Was war? Was zu trinken? Hast du Durst? Durst? Oma hat noch keinen Ich bin Durst. schon mal anderthalb Liter getrunken. Ach, du, Oma, du musst ein bisschen mehr Jeden. trinken. Nee, In deiner langsam nicht. Gewichtsklasse. Ich bin so klein und nicht dick. Da fange ich mal an, wie ich auf die Welt gekommen bin. Am 26.07.26. Und da hab ich, bin ich geboren. Und mit Montagsmittags. Und da ist meine Mutter aufgestanden, wollte gerade fertig wieder schaffen. Und dann hat die Oma gesagt, du bleibst du mal schön im Bett. Wenigstens 8 Tage. Dann hat sie sich Okay. gefühlt. Ja. Und ich war ein braves Ja. Babysche. Aber guck mal, da muss ich ja erzählen, die Mutter, also nach der Geburt hat sie, war sie dann noch ein Ding dabei, da kam ja die Hebamme. Ja, von Mittelbrunnen hier. Nein, von Kirchambach. Das war aber richtige Hebamme. Das war eine richtige Hebamme, ja. Und die hat Kinder gehabt, war verheiratet. Und die Kinder waren, die hatte Mädchen gehabt, das war so alt wie ich. Im 26 geboren, die waren, wir mussten ja immer noch Kirchenahnbach in die Kirche. Und sonntags und all das. Und der Pfarrer ist von Trier gekommen, hat Religionsstunden gehalten. Und bei dem Kommunionunterricht sind wir fast jeden Tag lieber morgens früh und am 8. haben wir schon wieder im Mittelpunkt müssen sind in der Schule. Ja, das hast du letzte Woche schon erzählt. Ah. Dann erzähl doch mal, wie viele Geschwister hast du noch? Ich habe noch zwei Buben. Der eine ist 3 Jahre, zwei Geschwister. Der eine ist 3 Jahre jünger wie ich. Und der andere 11, das ist so Nachkömmling, den habe ich noch großgezogen, Das ist der Bert. der Bert, Aber Bert erzähl mal später mal. er. Das, Und der Willi, der ist 3 Jahre jünger wie ich und wir haben ziemlich viel miteinander gespielt und haben immer die ganz Stroß, wir waren die ganz Stroß zusammen. Und vis-à-vis, wir waren über Tag bei der Oma, weil unsere Mutter schaffe ist. Und vis-à-vis von der Oma war zuerst die Stroß gekommen, dann der Oma ihr Holzplatz und dann das Wasser, ein Bach. Ne? Dann ist ein Hügel hochgegangen. Und oben war ein Felsen, der war ganz ausgehöhlt, darunter haben wir gespielt. Und neben war ein Treppchen auf den zweiten Hebel, Hügel. Ne? Und das waren Gestrüpp und alles, da haben wir viel gespielt. Da ist mir einer runtergefallen von der Oma, ein Sohn, und der ist gestorben. Der ist Oh. unten ins Wasser gefallen, war 3 Jahre alt und ist gestorben am Okay. Dach. Also von deiner Oma. Von meiner Oma. Und das Von der heißt, Mutter und Bruder, die Jüngste. ja. Und du sagst immer zu der Stroh, sagst du immer, Herrhebel, Heidenhübel ist der. so heißt der heiß. Aber warum, was ist dann immer die Wolfsgasse? Ich dachte immer, du sagst zu dem immer. Die ist Abzweigung runter zu unserem Haus. Wir machen ja nachher noch neben dem Blog, machen wir wieder Premium-Content, heißt das. Ja? Das heißt, die Kommentare geben und die dann immer noch nachlese. Dann habe ich dann auch die Wegstrecke von Mittelbrunn nur Landstuhl, habe ich dann auf der Landkarte gezeigt oder nur Kirche Armbau oder so. Aha, Und ja. dann kriegen die jetzt noch ein Google-Map-Bild vom Herribbel Vom Heerhebel, ja. und der Wolfsgass. Heerhebel und der Wolfgass. Ja. Das war unser Revier dort oben. Gut, ich meine, du weißt ja jetzt nicht, als du geboren worden bist, wie die Hebamme hierher kam. Geloff. Über die Bäche runter geloff. Ja, und warum? Die muss doch, irgendeiner muss doch Bescheid haben. Gab es so Telefon? Auch nicht, ist einer nie weggesprungen. Okay. und hat es gesagt. Mensch, dass der gelaufen ist oder Mensch, dass der mit dem Fahrrad gefahren ist? Der ist ja nicht aufs Pferd. Mit dem Fahrrad mies der ganz um die Bäsche rum. Mensch, der ist wirklich... Und so konnte es. Das Ausgang war die Mühle und das ist ein Weg durch den Waldgang und drüben noch ein kleiner Nunnen, da waren wir schon in Armbach. Und die Hebamme hat in der Nähe von unserer Kirche gewohnt. Und, okay. So, also war schon ein braves Bild. Wir haben vorher als schon Bescheid gesagt, dass wir ungefähr dann kommen und man ist auf die Welt gekommen. Okay. Wenn mein Dach ist. Ja. Ja, so. War schon pünktlich? Ich glaube, ich war ein bisschen früher. Okay, die Oma. So wie halt. Oma wollte raus. Ja. Wollte Stress machen, wollte sie. Ja, ja. Und ich war da mal brav Mädchen. Ich bin mit der Oma schon mit dem Major in, hat die mich schon mit in die Kirche genommen. Und da war ich mucksmal, da war ich nicht wieder heim. Ja. Da war ich so brav. Und daheim war ich wild. Ja. Und ja, so war das. Und bei Kindergarten gab es ja nicht. Nein, haben wir Kindergarten. Wir waren also immer. Die unser Stroß und die Neugas, die jetzige Neugas. Wir waren Freunde, all zusammen, die ganze Schulklasse. Das heißt, wie viel Familie hat dort gewohnt und wie viele Kinder waren das? Das waren Sticker, 20 Kinder. Okay. Ungefähr. Mhm. Ja, wie viel Familie haben? 15. Sticker, ja, gut. 15. Ja, okay. Ja, gut. Das heißt, was heißt, die Kinder in deinem Jahrgang, das waren immer drei Geschwister oder vier? Meistens. Drei. Meistens. Hat nach jemand gehabt, der ganz viele Kinder hat? Nee. Ach ja, das waren noch mit 5 und 6. Okay. Ja, ja. Aber kennst du die noch? Gut, von der Zeit kennst du noch viel oder leben nicht mehr viel, nee, oder? Nicht viel, nee. Okay. In Mittelbrunn leben noch 2. Ja. Okay, also 2, die wo da Jahrgang sind. Der eine ist Jahrgang älter, das kennt ihr. Die ist 25. 2. 24. Und die Anna ist so alt wie ich. Okay. Die ist im Januar geboren. Und dann... ja, das war's. Ja. Ja. Und wo lebt noch ein Bub? Der lebt in Gerhardsbrunn mit seiner Frau zusammen noch. Du lebt auch noch? Der lebt auch noch. Okay. Ist aber ein bisschen kränkelig. Der hat schon Schlaganfall. Ja. Und Oma, du bist nicht kränklich, oder? Es geht. Oma ist robust. Ich kann sogar noch laufen. Ja. Und rennen kann sie auch. Da gibt es auch ein Video, das erwähnen wir jetzt hier nur ganz kurz. Ja? Haben wir das Reden haben wir noch ein bisschen erwähnt, gell, Oma? Ja. Ja. So, das heißt deshalb, also wie gesagt, du warst nicht im Kindergarten, du hast immer auf der Gass gespielt, wie das heißt. Ja, auf dem Himmel. Ja, okay. Aber so. Himmel, so . Aber so Haustiere gab es nicht, oder? Ja, die Oma hat eine Ziege. Okay. Und sonst nichts. Und mir daheim haben zwei Schweine gehabt. Okay, aber so richtig ist das gab es doch in der Zeit. Nein, das haben wir nicht gehabt. Wir haben zwar einen Stall gehabt, aber kein Vieh mehr. Aber so Kinder, wo du kennst, du heute Kinder, so Katz gehabt oder Hund, so als Haustier, was man heute hat? Katz haben wir auch gehabt. Und die hat bei uns daheim immer auf dem Schrank gesessen. Aber die war für jeden die Katz. War es nicht so eigenes Haustier oder so? Nee. Nee, die war unser daheim. Ja, aber du weißt ja, heute wenn so ein Kind sich was zu Weihnachten wünscht und dann kriegt es einen Hund geschenkt oder... Die war so frisch. Man, Willi hat immer gepifft. So auch gepifft. Ja. Und da war die so giftig, weil die ins Gesicht hat. Der war immer verkratzt. Okay. So, die hatte hin auf dem Schrank gesessen, man, Willi, die Küche, die er dann kam, ist und hat gepifft. Und da ist die gesprungen ins Gesicht und hat mir wieder verkratzt. Okay, das heißt, als du aber gespielt hast, wie war denn dort der Verkehr? Gab es da schon Autos, gab es dann so LKW selten, oder mit der... Selten. Mal eine Lastwagen, Krise, eine Lastwagen hatte. Das Ilfried und ja, und das war... Also Krise, du musst die Leute immer erklären, was Krise ist. Krise war eine Wirtschaft. Wirtschaft mit Hotel. Pension. Nein, mit ich komme nicht mehr drauf. Mit dem Lebensmittelgeschäft noch. Ah, okay. Ach, stimmt. Ja, und ohne Tanzsaal. Das ist. War zweimal im Jahr Tanz. Das war an der Maikerb. Kerb, ja. Und im September an der Kerb. Okay, und also ich hatte. Freitag Tanz. Okay, das heißt Krise. Und in Chefis. Früher war es mit evangelisch und katholisch so ein bisschen getrennt. Ja. Die katholischen waren die reichen Bauern und wir waren die Armen. Ja, aber Oma, du bist doch katholisch, da musst du auch reich gewesen sein. Nee, Oma war arm. Ich war reich am Maul. Ja. Schlappmaul. Ich bin überall gefroht, weil ich war überall vorne, was ich gesagt habe, ist gemacht. Was Menschen sagen, was man machen soll, soll man durchgehen, durch. Ei, dann laufen wir mal hin, ohne Lage immer dorthin. Das heißt, im Mittelbrunn haben wir ja schon gelernt, so 700 Einwohner gab es Krise, das war die Wirtschaft mit dem Lebensmittel. Das war Wirtschaft und Lebensmittel. Chefis ohne, vis à vis von. Und Scheibers, von welcher Ahnung, Kessler Alex. Nee. Gab es Bäcker? Ja, Bäckerei. Mhm. Und was gab es da? Beschreib mir die Leute, was es damals, als du Kind warst, was es da in der Bäckerei so gab. Hat dich die Mutter als Sache Kabel geschickt? Oder? Die Mutter hat geholfen. Ach so, stimmt, hat ja. Ja. Und die haben die Post noch dabei gehabt. Und die Mutter hat mich Lade und mal da geputzt und da geputzt und die Lade bedient. Ne? Und ja, und da war ich auch gut bekannt. Kannst du ein bisschen beschreiben, wenn denn deine Lade ringasch, wie das so ausgesehen hat? Da war groß, der war links war die Post und rechts war der Bäckerlade. Und das war ein großes Regal und da haben die weg in die Kiste, im Korb gestanden. Hm. Ne? Und die Brote haben im Regal. Ja. Okay? Und das hat es gegeben. Mehr nicht. Und am 1. Mai hat es für uns in der Schule dahin, haben wir Brezeln gekriegt. Hm. So süße Brezeln? Ja. Das heißt, der Bäcker hat aber kein lauge Brezeln gebacken. Nein. Nee. Das heißt, du kannst immer nur. Doch, der hat ein Laugebrezel, hat er auch gebacken. So ein Jahr Erwachsene kaufen, nicht nur mir. Okay, das heißt, es gab ein Sort Brötchen, das waren dann so helle Brötchen, so Weizenbrötchen, oder? Es war Kornbrötchen, ja? Und Weizenbrötchen. Und Brot, wie viele Sorte gab's? Zwei. Kornbrot und Weizenbrot. Das war aber nicht so wie heute, so Vollkornbrot, wo oben so Sonnenblumenkerne und so drauf waren. Nee, du warst. Mischbrot, wie wir immer sagen. Ja. Gut, okay. Ja, das war's. Und ja, und am 1. Mai war für die Schulkinder, also für wer Kauf hat, Brezeln. Ne? Ja. So, und die, wenn du in dem Lebensmittelladen kaufst, was gab's denn da zu trinken? Was gab's denn da so Flasche? Was ein Netz. Die haben auch Wirtschaft dabei gehabt, da hast du ein bisschen lieber in die Wirtschaft gehen, hast du Sprudel können kaufen. Ja. Sonst Sprudel und Bier. Bier. Und Bier gab es dann immer vom Fass oder Menschen? Oder hast du in Flasche. Flasche, okay. Flasche, ja. Und haben die auch Milch verkauft oder hast du die Milch dann immer vom Bauer geholt? Nein, die Milch haben wir beim Bauer geholt. Okay, was hat der noch verkauft? Die Eier. Der hat Eier verkauft und Butter manchmal noch, okay. Aber meist nicht so vielleicht. War es die haben für sich gemacht und man noch ein bisschen übrig war, hast du auch noch keine kaufen. Butter. Aber da hast du mich bestellen. Okay. Ne? So, und wo hast du das Fleisch geholt? Wir haben geschlacht. Selbst. Und ja, und samstags ist ein Metzger von Walhall gekommen und die haben Wurst gehabt. Leona Aufschnitt, ne? Und Leber und Blutwurst. Ja. Die haben aber meistens selbst gehabt vom Schlachter, von der Hausschlachtung. Ja. Fleisch hast du noch geredet. Ich muss und normal sind wir nur Landstuhl gegangen. Ich muss gerade erzählen, also der Wallhalbe ist der nächste Ort, der ist so 6 Kilometer weg. Geht 2 Brücke zu. Genau. Und Oma, denkst du immer dran, immer noch nur erzählen, bis du so Mädchen warst, bis zum Krieg? Weißt du, dass die Leute sich so ein bisschen vorstellen können, dann kann man nämlich immer unterscheiden, was du als Kind noch gekannt hast, weißt du, was es so vor dem Krieg noch gab und wo du die Sache immer so kauf hast. Ja, du ist meine Oma, die hat immer vom Bauer die Eier einmal in der Woche nur Landstuhl verkauft. Und die hat sie auf den Kopf getragen. Und einmal ist sie gestolpert und die ganze Eier und du gleich, ach, was hat sie geheilt. Und die hat mich immer mitgenommen, weil sie mir nicht getraut hat, mich lesen lassen, weil ich überall in alle Häuser war. War die Oma immer. Aber ich war brav. Komm, renn, Kind, komm, oder renn, hat sie immer gesagt. Ich war immer brav, nicht frech und nicht an nichts gegangen. Das heißt, in Mittelbrunn hat man, wie gesagt, so eine Lebensmittellade, die Eier und das hast du vom Bauer geholt. Was ist, wenn du so Stoff gebraucht hast oder Schuh oder Kleidung? Da musste man einen Landstuhl. Und kannst du schätzen, wie viele Leute um unseren Landstuhl gewohnt haben? Was schätzt du? Moment. Puh, ein paar tausend. Okay. War es so groß wie jetzt? Nein. Die Hälfte? Ein Drittel. Na gut, also momentan sind so 8.000, ja, vielleicht so 4.000. 10.000, glaube ich. Das heißt, wie muss man sich die Stadt vorstellen? Du bist an der Mühlstraße, bist du... Mit 2.000, 3.000. Ja, okay. Am Anfang gleich. Und bebaut war bis zum Bahnhof? Ja. Okay. Und wo das Gymnasium ist und das Moorbad? Ja, das ist in den 36er Jahren ist das gebaut worden. Sind die haben noch Landstuhl gemisst. Ach, wir haben ja gar nichts mehr selbst. Dürfen ja gar nicht in keine Schule hin. Ja, okay. Das heißt aber so gab es den Wagner damals schon? Ja. Die Eisenhandlung Wagner? Ja, die hat es gegeben und Pallmann. Es waren 2 Eisenhandlungen. Die haben da schon alles gekriegt. Vom Löffel bis zum Habe, bis zum Sauerkraut, Top und alles hast du gekriegt. Und die Kleidung hast du wo geholt, damals? In Landstuhl. Wie hat der Lade geheißen? Gibt's denn heute noch? Ach, da hat es ein paar gegeben. Da hat es, da waren ein paar, ich weiß nicht, wie ich sehe es. Bestimmt 5, 6, wo du hast keine Kleider gekauft. Okay. Kleider und Strümpfe und was für. Und Schuhe waren 3 Läden. Ja. Das war das, Zimmermanns und noch einer. Okay, aber Spielsache gab's nicht. Doch, in Palmanemils, in Palmanns und in Wachnes. Ja. Ja, das hat's auch gegeben. Spielsache. Und was gab's so als Spielsache? Kannst du dich noch erinnern, was da als Kind, was für Spielsache du hattest? Was hast du dann gekriegt? Nee, die Mutter, jetzt sind wir noch bei dir. Schon, ich weiß schon. Die Mutter hat sich reingeschlichen. Bei mir hat's. Bist du auch noch bald dran? Oh. Oma will, Mutter will nicht. Bei uns hat's wenig gegeben. An Weihnachten haben wir Schlittschuh geredet, Willi und ich. In Landstuhl, von Landstuhl aus, nicht? Und dann die Unterwäsche und die Kleider und das hast du alles in Landstuhl müssen kaufen. Selbst die Strümpfe, nicht, die haben wir uns gestrickt für uns. Ne? Und aber in Mittelbrunn hat es das nicht gegeben. Okay. Ich war die Bäckerei, da waren Kries und Chefe mit Wirtschaft und Lebensmittel. Ne? Das war Meuninges mit Lebensmittel und er war ein Streicher. Hallo, die haben alle 2, 3 Berufe gehabt, ne? Okay. Dass es geklappt hat. Wirtschaft, ja. Alles dabei. Gut, das heißt aber, gut, wir erzählen jetzt hier nur bis zum Krieg, wo du so ein Mädchen warst, bis 13. Das heißt, was für Erinnerungen hast du denn jetzt noch an die Cap? War die Cap jetzt 2-mal oder 1-mal nur? 2-mal. Ja. Die war die Mai-Cap, bevor die Bauern angefangen haben in den Feldern. Ne? Ja. war die Maikäpp und im September die Annekäpp, die war kurz vor der Krummbeere ausmachen. Im September. Und wie war Kerb? Beschreib mal. Da war der eine Schulhof war mit zwei Karussellen und ein paar Schiffschaukel. Ja, ein Schiffschaukel und ein Karussell. Und dann haben wir, was haben wir noch? Oh, mit Mohren gibt es so kleine, Läden, kleine Frau. Ja. Hans, seine Frau, hat Mama gestanden. Die hat Mohrenköpfe verkauft. Da hat einer 10 Penning gekostet. Hm? Und dann haben wir, waren zwei, drei Stände mit Spielsachen. Und was hat denn die Willi? Mit Wundertüte und so. Achso, ja, okay. Ja. Das heißt, das Geld, was ihr als Kinder kriegt, hat er dann immer vom Vater gekriegt, oder? Kerbegeld hat sie immer. Ja, gehört. Das war von unserer Eltern. Mack haben wir gekriegt. E-Mack. E-Mack. Reichsmark, du wir haben D-Mack. Ja. Nein, Reichsmark. Ja. Ja, Oma, wir sind immer noch vor dem Krieg. Ja, ja. Wir haben aber, wir haben auch viel gekriegt. Ja. Bei uns hat jeder Mack gekriegt. Manchmal haben wir dann nur noch gekriegt. Ja. Am zweiten Tag. Drei Tage haben wir ja Kerb gehabt. Ja. Ne. Aber manche waren nur mit 50 Penning und so. Hm. Ne? Die haben noch weniger gehabt. Ne? Dann haben wir die erste Traube kennengelernt im September. Ne? Hm. Und ein bisschen Obst, Frisches, obwohl wir draußen die Bäume hatten, Apfel und Beer und Quitsch und so Zeug. Ne? Wir haben Trauben haben wir gekauft, ja. Das waren die Ehe. Dann erzähl vielleicht mal, wenn du so ein bisschen Erinnerung hast, wenn du in die Schule gegangen bist, ja, wie so ein ganzer da ausgesehen hat, wann du aufgestanden bist, was du gegessen hast und so, was du da an M da gemacht hast, so mit Uhrzeit so ein bisschen. Ja, wie ich in der 5. Klasse gekommen bin, du ist bei uns sind die katholische und die evangelische getrennt. Hm? Da sind die Gräsere ab der 5. Klasse bis zu der 8. sind lieber in die protestantische Schule gekommen, von der 5. Klasse ab. Und die von 1. bis 4. Klasse waren eine Hiebe, die Kleine. Der war jünger, der katholische Lehrer. Und der hat die Kleinere gekriegt und wir waren beim Evangelischen, aber es war ganz schön. Wir haben, und meine Freundin, schon von der Wirtschaft nebendran, die hat oben das Fenster rausgeguckt und hat uns unten gesehen im Schulhof. Und dann hat sie die Kleider runtergeschmissen. Und wir haben sie aufgelesen und die Schultasche. Und die ist schnell gekommen, wie mir schon Luft gemisst haben, wie es geklingelt hat. Hm. Und dann ist die gekommen, hat sich dabei angezogen, wir haben geholfen. Und das Anna hat die Schultasche genommen, da sind wir in Luft, da waren wir immer die Letzten, ne? Hm. Drei Stück. Und macht nichts, haben wir uns hingehockt, aber bis der Lehrer richtig gehockt hat und wir haben ihn auch gebetet. Hm. Und was war's? Da ist die Schulklasse angegangen. Wie viel Uhr um? Im Sommer um 7. Und dann so 9:30 rum haben wir von 7 nur 2 Stunden gehabt. Mehr große. Ja. Und die Kleine haben noch uns gehabt. Ja. Da war der eine Lehrer, war fett. Der war von Bayerische, der war fett. Da haben wir nur noch einer gehabt. Und der hat sich halt mit so teilen. Ne? Ja, erzähl mal, also wenn du aufgestanden bist, was hast du denn als erstes gemacht? Daheim noch. Daheim, da habe ich Kaffee getrunken und habe die Wutz gefiedert, die Mama war schaffen. Hm? Ne? Und habe die Wutz gefiedert und habe die Zeitung ausgetragen. Und habe 37.9 habe ich schon das Bett gegessen, mein Bruder gehabt. Dann habe ich zu der Oma aufgetragen, habe mir fertig Augen, die Oma hat mir fertig Augen zu, oder die hat mir geholt, die hat ja nur 2-3 Häuser weggewohnt. Ne? Und dann bin ich die Zeitung aus der Ober im Dörferum, die gerade der Kreis, und Willi war bis nunna in die Mühle gelaufen. Das war lang. Und am 7 haben wir im Sommer schon Schule gehabt, also sind wir früh aufgestanden. Also nochmal für die, wir zuhören, also die Oma war dann 11 Jahre alt. Ja, bist dann, 37. Genau, ja. Bist du aufgestanden. Ja. Willi ist der jüngere Bruder. Ja. Der hat dann im unteren Teil, die Zeitung ausgetragen. Der hat mir noch geholfen, die Wutzefiedere und die Krumbeere auf den Herd stellen, dass er die haben dann neben gekocht, bis wir wieder gekommen sind, die für die Wutze. Ja. Und was hast du immer gegessen? Das heißt, du hast schon Kaffee getrunken, also 10, 11 Jahre alt warst. Also als Kind durfte ich keinen Kaffee trinken. Ich habe Kaffee getrunken, Malz Kaffee. Muckefuck-Kaffee. Muckefuck, ja. Und habe 2 Brote gegessen um die Leber rum, um die 6 Pinder. Ja. Oma zeigt gerade Brotscheibe 30 cm im Durchmesser. Und Willi auch. Und so haben wir auch noch einen mitgenommen in die Schule. Wir haben Hausmacherwaschgarten haben wir drauf gemacht. Nicht? Und wenn unser Lehrer gerochen hat, dass ich Hausmacherwasch tut, dann hat er mir ein Butterbrot gegeben und hat mal Waschbrot gegessen. Marmelade hast du ja morgens bestimmt auch gegessen, oder? Morgens habe ich Marmelade, haben wir Marmelade, selbst gekocht die Marmelade. Macht die Oma auch immer noch gut, macht sie immer noch. Ja. Ja. Deshalb isst die Oma auch morgens immer noch Marmeladebrot. Jawohl, das haben wir essen. Und was isst sie oben immer? Selbst was isst sie oben immer am liebsten? Schwarte machen. Also, wenn die Oma glücklich machen wolle, ne, Marmelade hat sie noch für die nächsten 100 Jahre. Ja. Aber durch Schwademar. Schwademar, man kennt mich, der ist all. Ja. Den kaufen wir uns. Ja. Ja. Gut, okay, das heißt, die Schuhe. Wir haben selbst geschlachtet, wir haben viel Dose gehabt und den Mar haben wir gefüllt mit Schwademar. Ja. Da haben wir richtig schon So, das heißt, du warst 11 Jahre, warst in der Schule bis um 12 und dann bist du heim. Ja, bis 1. Bis 1 Uhr. Ja, aber, und Pause waren da wie lang? Viertelstunde, 10 Minuten. Und was für Fächer gab's alles? Rechnen. Das hat so geheißen. Das hat nicht Mathematik geheißen. Nein, das hat Rechnen geheißen. Und Schönschreiben oder Diktat. Das haben wir. Und lese alles. Vorlese. Ja. Ach, schon überall zum Malen. Schon überall für. Und Zeugnis gab es immer im Jahr, oder? Zweimal. Im Sommer? Nein, einmal. Ja. Hast du dein Zeugnis noch? Weil ich habe ja mein Zeugnis noch. Hast du nicht mehr, Oma, oder? Ich weiß nicht, ob ich noch eins habe. Ja. War das mit Note oder war das dann so? Das war mit Note. Und nur in der manchmal war er geschreckt. Ja. Gut, sehr. Damals war es nur bis 4. Bis die Note sind bis 4 gegangen. Ausreichend. Oder war 4 schon ungenügend? Nee. Das erste war sehr gut, das zweite war gut, das dritte war mangelhaft und das vierte war, wie habe ich vorhin gesagt? Ungenügend. Ja, ungenügend. Ja, okay. So habe ich keine drin gehabt. Ja. So. Ich habe einmal ein Dreier gehabt. Ich und meine Freundin, wir haben so dumm gequasselt und haben die Handarbeit nicht fertig gehabt. Wir haben einen Kittel gemacht, einen Schatz. Und die haben wir nicht fertig gehabt, dann haben wir einen Dreier gekriegt War das eine richtige Lehrerin oder war das eine Frau, die da war und die euch dann Handarbeit gezeigt hat? Die hatte eine Frau, die da war und hat uns die Hand. Wir haben alle Woche einmal Handarbeit gehabt. Stimmt. Aber Sport und so gab es nicht, oder? Im Lehrplan. Da sind wir meistens schlafen gegangen. Ja. Wir haben so gespart. Okay. Ja, da sind wir schlafen gegangen. So, es ist jetzt, du bist 11 Jahre alt, ist jetzt 1 Uhr und die Schule ist vorbei. Was hast du denn dann gemacht? Dann habe ich das Bett gehabt und habe dann bei der Oma wieder geholt und habe schlafen gelegt, noch ein bisschen. Und habe daheim meine Aufgabe gemacht. Ja. Und dann bin ich mit dem Bett ein bisschen spiele oder spaziere und habe das Nachtessen gekriegt. Meine Krummbeere oder eben so nicht aufgestellt. Und dann ist inzwischen der Vater heimgekommen von der Arbeit. Und unsere Mutter ist ein bisschen später gekommen. Und da hat der Vater schon gemacht, was er gekannt hat mit Essen. Und ja, dann ist unsere Mutter gekommen und hat das Essen fertig gemacht. Dann haben wir gegessen. Dann hat die Mutter gespielt. Und ich habe frei gehabt, noch ein bisschen hinaus zum Spielen. Ja, und der Willi auch. Und um 8 sind wir wieder heim. Und dann sind wir ins Bett, weil wir morgens früh rausgemisst haben. Ja, das war's. Das heißt, aber was hast du richtig gekocht oder nur so ein bisschen gemacht? Nee, ich hab, was die Mutter vorgerichtet hat, die hat mir dann erklärt, da habe ich vielleicht die Krummbeere vorgekocht oder das Essen warm gemacht für uns mittags, das Gemüse oder was man so hat. Da hat sie nicht jeden Tag Fleisch gegeben. Ja. Ne? Und wir haben halt, ja, der Willi und ich, wir haben dann Mittag gegessen. Und unsere Mutter ist zwischendrin, hat sie mal wieder heimgesprungen und hat geguckt, was man schaffe und was man mache und alles. Und die Oma hat ein bisschen auf uns geguckt. Und das Bett habe ich dann gehabt, die Aufgabe gemacht. Ja, das war's. Dann wollte ich noch, dann habe ich das Bett gehabt und dann habe ich im Kinderwagen und das Kuni, das hat auch Bruder gehabt, das hat auch den, ihr Bruder sind wir spazieren gegangen mit den Kinderschäßen, haben uns neben drauf gehockt und die Bäsche runtergerollt und die Wiese runtergerollt und dann sind wir hingefahren. Und dann wollte ich mal spielen mit dem Kind bei der vis-à-vis von der Oma, war ja so groß, so großer Bäsch, ne? Da haben wir keine alles, da haben wir gespielt und oben rumgekrabbelt und dann hat der Bett nicht wollen schlafen, der hat gekriegt, wollte ein bisschen da rumspazieren. Ne? Und dann habe ich ihm zwei Dinger auf die Augen gelegt, dass sie zugeblieben sind. Stehen. Die Audi. Und da hat er noch ein bisschen gekriegt, auf einmal war er eingeschlafen. Ich kann nicht spielen. Und das Kuni hat so vorne im Kinderwagen gehabt. Und ich hatte einen, der war so ein bisschen hoch, schon ein bisschen älter. Und da hat mir nicht gefallen, da war ich immer bes. Da habe ich mit dem Kuni immer, haben wir die Buben getauscht. Ja. Das in unserer und der Bett in den Scheinen. Hast du dann so eine Puppe gehabt? Nee, hast du mit Puppe gespielt? Eine Puppe habe ich auch gehabt, ja. Aber die habe ich nicht mehr, weil sie meine Mutter im Krieg verkauft hat. Ah, okay. Ja, aber das war das so ähnlich mit so mit Porzellan und so? Ja, oder, ja. Das war eine shiny Puppe. Ja. Groß. Ja. Die hat fast Kindersachen auch gehabt. Ja. Das habe ich von der Oma gekriegt gehabt. Und da habe ich geheilt, wie sie mal die Bob verkauft hat. Ja, hallo. Die hat ja nichts gegeben und die hätten, war Familie, die hätten gerne gehabt. Ja. Ne? Die haben zwei Mädchen gehabt und hat es halt gekauft. Sie hat zehnmal gekriegt. Ja. So, das heißt, Fleisch gab es dann wie oft im Monat ungefähr? Alle Sonntag. Okay. Alle Sonntag und ja, und vielleicht in der Woche noch was übrig war, aber im Großen und Ganzen. Wir haben viel Gemüse gegessen und Salat aus dem Garten. Ne? Und Gemüse aber von der Saison, also was du... Was im Garten gerade reif war. Ne? Im Frühjahr schon ist schon mit Kraut angegangen und ja. Gab's Fisch? Ja, die hat unsere Mutter immer gekauft. Die haben wir gerne gegessen. Einmal in der Woche. Freitags. Aber ja. Dass du in der, du gibst ja auch so Richtung Walbe gibt es doch so Fischteich. Aber statt zum Bauer bist du aber nicht so jemand gegangen, der Fisch hat, oder? Nee, wir haben es gekauft im Laden, ja. Und wo hat der es her? Wahrscheinlich aber auch von. Der hat es in Humbers, glaube ich, auf dem Bahnhof gekauft. Bahnhof. Ja, das ist nicht so wie heute, wo du der Fisch von. Nee, wo du gerade überall kaufen kannst, nee. Oder Forelle oder so, die hat der Vater also mal gefangen im Bach drinnen, geht Wallhalbe zu. Ne? Was waren mit Wild? Also jetzt nicht vom Griech und vorher, sind ja auch zum Förster und hat der als immer ein bisschen Wild verkauft, aber so. Nee, eigentlich nicht. Okay, weil ich bin heute ja nicht dienstags da bei Feuerwehr, sondern es ist heute Sitzung vom Vereinverwaltungsrat. Da bin ich heute mal montags da. Deshalb komme ich nicht, Marsche Oma. Das wollte ich gerade sagen. Heute hat die Oma mir Haas gemacht. Ja. Ja. Hatten ihr nicht auch Hase selbst im Stall? Doch, wir hatten. Und Schweine. Okay. Schweine haben wir gehabt, zwei und Haas. Und für zwei Schweine haben wir im Griechtum uns 2 Jahre lang kein Fleisch gekriegt. Und kein Fleischmagel. Ja. Mit Fett, mit Butter, mit allem. Nix. Waren von den 2 Schweine müssen leben. Ja. 2 Jahre lang. 2 Jahre im Griech. Ja, okay. Aber Griech machen wir heute nicht. Nee. Machen wir, Anna, gibt ja doch 2. Folge. Gut, okay. Also, wie gesagt, wir sind immer noch Kindheit bis zum Griech. Fällt dann noch irgendwas in, was die Leute vielleicht so interessieren kennt, die das Leben so auf dem Land nicht kennen? Ja, weil wie gesagt, hier sind wir ja. Früher musste man viel. War kein Bus gefahren, immer nur laufen, ganze Stunde bis nur Landstuhl. Ne? Und wieder heim. Und da sind wir, alles, was du gebraucht hast, hast du kennen, nur in Landstuhl kaufen, Lebensmittel und so. Ne? Nein, Lebensmittel haben wir ja. Aber bist du als Kind mit dem Zug gefahren, noch weiter? Nein. Hast du Zug gesehen? Bist du mal an den Bahnhof gegangen und hast dann mal geguckt? Ja. Wir sind später noch, wie wir größer waren, noch Kaiserslautern als mit dem Zug gefahren. Wie alt warst du? War das vor dem Krieg noch? Das war vor dem Krieg. Okay. Mit Dampflok? Okay. Ja. Und warum bist du muss nur Lautre gefahren? Lautre ist 20 Kilometer von Landstuhl weg. Ja, aber die wir haben in Landstuhl auch nicht viel gekriegt. Wir haben kein Mantel gekriegt mal oder sonst was. Wir haben so größere Sachen haben wir in Kaiserslautern. Und ist du die ganze Familie gefahren oder wer sind du gefahren? Erinnerst du dich noch? Der hat was gebraucht hat mit der Mutter. Okay, der Vater hat praktisch geschafft und der dann Vater ist. Vater hat geschafft, ja. Und gut, je nachdem, ob die Oma auf die Kleine aufgepasst hat. So, kannst du dich noch dran erinnern an Lautre oder nicht? Weil ich weiß noch, als ich mit dem Opa als Kind immer ins Schwimmbad gefahren bin, das war als Kind immer so wie so Anna Rivell. Da hast du im Auto, im Auto gehockt, dann hat es lang gedauert und dann hast du ganz gespannt geguckt, ob da irgendwie da was ist, was du kennst und so. Erinnerst du dich noch ein bisschen dran? Ja, so sind wir auch nicht, erst wie ich größer war. Das erzähl mal später, weil das sind ja, wir machen ja noch eine Folge. Als kleines Mädchen. Wir waren mit der Schule in der Ferien manchmal fortgefahren. Da sind wir an der Rhein mal. Immer noch vom Griech? Alles vom Griech. Mit dem Zug gefahren? Mit dem Zug an der Rhein gefahren und dort mit dem Schiff. Also wahrscheinlich Bingen-Rüdesheim dort, oder? Ja. Weiß ich nicht mehr. Engebach dort auch noch. Oh Mensch, dass du vielleicht dann in Ludwigshafen-Mannheim warst? Das nee. Das haben wir rechts leiden. Wir waren nie links. Okay. Da sind wir die Vaterpals, wie es dann ist. Weil normalerweise ist kein Wissen, dass du in Worms gewesen bist. Ja, Worms. Ja. Mainz, Worms, das alles. Da sind wir auf. Und in Uerdingen sind wir runter. Nein. In Mainz. Ja. Nein, in Düsseldorf waren wir auf dem Schiff. So weit, Oma? Ja, sind wir mit dem Zug bis dorthin gefahren, waren wir am Schiff, da haben wir so Mittag gegessen. Und haben so eine kleine Strecke gemacht, sind wir wieder zurück und haben mit dem Zug wieder. Das war von der Schule aus, haben wir das gemacht, in der Ferien. Ja. Das war schön. Ja, war schon was Besonderes, hätte ich das nicht. Das war was ganz Besonderes. Das hat's viel durch nicht gemacht, das haben die nicht gemacht später. Ja. Wir haben viel gesehen. Hm. Das heißt, hast du als Kind dann aber, ach gut, wir rennen ja nur bis zum Krieg, bis du 13 warst, hast du auch gearbeitet oder geschafft für Geld oder hast du doch immer freiwillig den Leuten geholfen? Ich habe eigentlich nicht so viel. Ich habe hier den Beton gehabt und musste daheim bleiben. Und ich habe erst im Landjahr müssen arbeiten. Das war, wie ich aus der Schule gekommen bin. Und ich erst musste Landjahr machen, bevor ich in die Lehre bin. In der Landstuhl. Aber das erzählen wir erst in der nächsten Folge. Ja. Ah. Gut, Oma. Hast du schön erzählt? Haben wir jetzt schon lange aufgenommen. Soll ich mal gucken? Schon, was schätzt du, Oma? Wie lange erzählt man schon? Halbe Stunde. Schon dreiviertel Stunde. Dreiviertel Stunde? Schon 42 Minuten. Oh, hast du schön erzählt. Da sind wir mal gespannt, ob da viele Kommentare kommen. Ja? Gucken wir mal. Aber ich war brav, gell? Ja, die Oma ist immer brav. Ich war bestimmt auch brav, die kommen wieder die Kommentare. Ich habe die Oma immer unterbrochen, aber ich habe die Oma immer ein bisschen anspornen müssen. Ja, gut, ja, dann machen wir die Aufnahmen mal zu. Dann mache ich in den Blog noch ein paar Links und dann geht's nächstes Mal weiter. Sagen wir tschüss. Tschüss. Tschüss.